Erster Salomo begann, den Tempel zu bauen. Er baute ihn für Gott in Jerusalem. Der Ort war auf dem Berg Moria. David hatte diesen Ort vorbereitet. Es war Ornans Dreschplatz. Zweiter, er begann den Bau im vierten Jahr seiner Herrschaft. Es war der zweite Tag des zweiten Monats. Dritter, Salomo legte den Grund für den Tempel Gottes. Der Tempel war 60 Ellen lang. Er war 20 Ellen breit. Vierter, die Vorhalle war vor dem Hauptraum. Sie war 20 Ellen lang und 10 Ellen breit. Die Höhe war 120 Ellen. Salomo bedeckte sie innen mit reinem Gold. Fünfter, den großen Raum bedeckte er mit Holz. Dann bedeckte er ihn mit reinem Gold. Er machte auch Palmen und Ketten daran. Sechster, er schmückte den Raum mit schönen Steinen. Das Gold war sehr wertvoll. Siebter, er bedeckte den Raum mit Gold. Auch die Balken, Wände und Türen waren aus Gold. Er schnitzte Cherube an die Wände. Achter, dann baute er das Allerheiligste. Es war 20 Ellen lang und 20 Ellen breit. Er bedeckte es mit reinem Gold. Das Gold wog 600 Talente. Neunter, die Nägel waren aus Gold. Sie wogen 50 Schekel. Er bedeckte auch die oberen Räume mit Gold. Zehnter, im Allerheiligsten machte er zwei Cherube. Sie waren aus Holz geschnitzt. Er bedeckte sie mit Gold. Elfter, die Flügel der Cherube waren zusammen 20 Ellen lang. Ein Flügel berührte die Wand. Er war 5 Ellen lang. Der andere Flügel berührte den anderen Cherub. Er war auch 5 Ellen lang. Zwölfter, der Flügel des zweiten Cherubs berührte die Wand. Er war 5 Ellen lang. Der andere Flügel berührte den ersten Cherub. Er war auch 5 Ellen lang. Dreizehnter, die Flügel waren ausgebreitet 20 Ellen lang. Die Cherube standen auf ihren Füßen. Ihre Gesichter zeigten zum Tempel. Vierzehnter, er machte einen Vorhang. Er war aus blauem und rotem Stoff. Er war auch aus feinem Leinen. Er stickte Cherube darauf. Fünfzehnter, er machte zwei Säulen vor dem Tempel. Sie waren 35 Ellen hoch. Oben auf jeder Säule war ein Knauf. Der Knauf war 5 Ellen hoch. Sechzehnter, er machte Ketten für die Knäufe. Er befestigte sie oben an den Säulen. Dann machte er 100 Granatäpfel. Er hängte sie an die Ketten. Siebzehnter, er stellte die Säulen vor den Tempel. Eine Säule stand rechts. Die andere Säule stand links. Die rechte Säule hieß Jachin. Die linke Säule hieß Boas.